Ich glaube, es ist Zeit für mein Lieblingsprogramm. Leute, macht doch einfach mit. Musik ist das Allerschönste auf der Welt. Ich schalte nun schon jahrelang zur selben Zeit meinen Fernseher an. Denn da treffe ich viele Freunde, die ich alle gerne sehe. Im Frühling, im Sommer, im Herbst oder auch im Schnee. Und die machen da so Sachen, mal zum Staunen, mal zum Lachen. Von verrückten Geschichten gibt's eine Menge zu berichten. Ohne Aber, ohne Wenn. Hey, ich bin ein Sesamstraßen-Fan. Ich bin Sherlock Holmes, der größte Detektiv der Welt. Sherlock Holmes. Da ist ein Bär. Der ist groß, der ist braun, der ist schwer. Wiegt 3 Zentner ungefähr. Der mal lacht, der mal schmollt, der mal singt, der mal grollt. Doch er hat ein riesengroßes Herz aus Gold. Ein hat die Augen zu. Und die Schnecke in der Hecke, die ich oft entdecke. Und am Anfang und am Ende singt der Kinderchor. Und das Bär, die das ins Ohr. Möchtest du diesen tollen Schneemann hier kaufen? Ein Schneemann? Ein Schneemann? Genau. Aber du musst dich schnell entschließen, die Dinger gehen reißend weg.